Ich. Dein Gefangener, Sultan. Mein Gefangener? Wem ich das Leben schenke, werde ich dem nicht auch die Freiheit schenken? Was dir ziemt zu tun, ziemt mir erst zu vernehmen, nicht vorauszusetzen. Aber Sultan, Dank. Besonderen Dank dir für mein Leben. Es steht in allen Fällen zu deinen Diensten wieder. Brauch es nur nicht wieder mich. Zwar ein paar Hände mehr, die gönnt ich meinem Feinde gern. Allein ihm so ein Herz auch mehr zu gönnen, fällt mir schwer. Ich habe mich mit dir in nichts betrogen. Du bist mit Seel und Leib mein Assad. Du bist es doch zufrieden, Ritter. Alles, was von dir mir kommt, sei was es will, das lag als Wunsch in meiner Seele. Lass uns das sogleich versuchen. Bliebst du wohl bei mir, um mich als Christ, als Muselmann gleich viel. Im weißen Mantel oder Yamalong, im Tulban oder deinem Filze, wie du willst, gleich viel. Ich habe nie verlangt, dass allen Bäumen eine Rinde wachse. Sonst wärst du wohl auch schwerlich, der du bist. Der Held, der lieber Gottes Gärtner wäre. Nun dann, wenn du nicht schlechter von mir denkst, so wären wir ja halb schon richtig. Ganz? Ganz der Deine. Zu viel Gewinn für einen Tag. Kam er nicht mit? Wer? Nathan. Nein, ich kam allein. Welch eine Tat von dir und welch ein weises Glück, dass eine solche Tat zum Besten eines solchen Mannes ausschlug. Ja, ja. So kalt? Nein, junger Mann, wenn Gott was Gutes durch uns tut, muss man so kalt nicht sein. Dass doch in der Welt ein jedes Ding so manche Seiten hat, von denen oft sich gar nicht denken lässt, wie sie zusammenpassen. Halte dich nur immer an die Best und preise Gott, der weiß, wie sie zusammenpassen. Aber wenn du so schwierig sein willst, junger Mann, so werd auch ich ja wohl auf meiner Hut mich halten müssen. Leider bin auch ich ein Ding von vielen Seiten, die oft nicht so recht zu passen scheinen mögen. Ach, das schmerzt. Denn Argwohn ist so wenig sonst mein Fehler. So sage doch, mit wem du's hast. Es schien ja gar mit Nathan. Wie? Auf Nathan Argwohn? Du? Ich habe wieder Nathan nichts. Ich zürn... Allein mit mir. Und über was? Dass mir geträumt, ein Jude könnt auch wohl ein Jude zu sein verlernen. Dass mir wachend so geträumt. Heraus mit diesem wachen Traume. Du weißt von Nathans Tochter, Sultan. Was ich für sie tat, das tat ich, weil ich's tat. Der Vater war fern, er kommt, er hört... Er sucht mich auf, er dankt, er wünscht, dass seine Tochter mir gefallen möge, spricht von Aussicht, spricht von heitern Fernen. Nun, ich lasse mich bespatzen, komme, sehe, finde wirklich ein Mädchen. Ich muss mich schämen, Sultan. Dich schämen? Dass ein Judenmädchen auf dich Eindruck machte, doch wohl nimmermehr. Dass diesem Eindruck auf das liebliche Geschwätz des Vaters hin mein rasches Herz so wenig Widerstand entgegensetzte. Ich tropf! Ich sprang zum zweiten Mal ins Feuer. Denn nun warb ich. Und nun ward ich verschmäht. der weise Vater schlägt nun wohl mich platterdings nicht aus. Der weise Vater muss aber doch sich erst erkunden, erst besinnen. Allerdings, tat ich denn das nicht auch? Erkundete? Besann ich denn mich erst nicht auch, als sie im Feuer schrie? Bei Gott, es ist doch gar was Schönes, so weise, so bedächtig nun, sein. Nun, so sieh doch einem Alten etwas nach. Wird er denn von dir verlangen, dass du erst Jude werden sollst? Wer weiß? Wer weiß, der diesen Nathan besser kennt. Der Aberglaub, in dem wir aufgewachsen, verliert, auch wenn wir ihn erkennen, darum doch seine Macht nicht über uns. Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten. Sehr reif bemerkt. Aber Nathans Los ist diese Schwachheit nicht. So dacht ich auch. Wenngleich wohl dieser Ausbund aller Menschen so ein gemeiner Jude wäre, dass er Christenkinder zu bekommen suche, um sie als Juden aufzuziehen, wie dann? Wer sagt ihm sowas nach? Das Mädchen selbst. Dies Mädchen selbst ist seine Tochter nicht. Ist ein verzettelt Christenkind. Dass er dem ungeachtet dir nicht geben wollte? Ach, woll oder wolle nicht. Er ist entdeckt. Der tolerante Schwätzer ist entdeckt. Ich werde hinter diesen jüdischen Wolf im philosophischen Schafpelz Hunde schon zu bringen wissen, die ihn zausen sollen. Sei ruhig, Christ. Was, ruhig, Christ? Wenn Jud und Muselmann auf Jud auf Muselmann bestehen, soll allein der Christ den Christen nicht machen dürfen? Ruhig, Christ. Ich fühle des Vorwurfs ganze Last, die Saladin in diese Silbe presst. Ach, wenn ich wüsste, wie Assad sich an meiner Stelle hierbei genommen hätte. Nicht viel besser. Doch, wer hat denn dich auch schon gelehrt, mich so wie er mit einem Worte zu bestechen? Freilich, wenn alles sich verhält, wie du mir sagst, kann ich mich selber kaum in Nathan finden. Indes er ist mein Freund, und meiner Freunde muss keiner mit dem anderen hadern. Lass dich weisen. Gib ihn nicht sofort den Schwärmern deines Pöbels preis. Verschweig, was deine Geistlichkeit an ihm zu rächen mir so nahelegen würde. Sei keinem Juden, keinem Muselmanne zum Trotz ein Christ. Bald wär's damit zu spät. Doch dank der Blutgier des Patriarchen, das Werkzeug mir zu werden, graute. Wie? Du kamst zum Patriarchen eher als zu mir? Im Sturm der Leidenschaft, im Wirbel der Unentschlossenheit. Verzeih. Du wirst von deinem Assad fürchtig ferner nun nichts mehr in mir erkennen wollen. Wer ist diese Furcht nicht selbst? Mich dünkt, ich weiß, aus welchen Fehlern unsere Tugend keimt. Pfleg diese ferner nur, und jene sollen bei mir dir wenig schaden. Such Nathan, wie er dich gesucht, und bring ihn her. Ich muss euch doch zusammen verständigen. Wer um das Mädchen dir im Ernst zu tun, sei ruhig. Sie ist dein. Auch soll es Nathan schon empfinden, dass er ohne Schweinefleisch ein Christenkind erziehen dürfen. Wie hast du doch vergessen können, dich nach seinen Eltern zu erkundigen? Und insbesondere wohl nach seiner Mutter. Ob seine Mutter hierzulande nie gewesen sei, nicht wahr? Das machst du gut. Oh, möglicher wär nichts. Denn Assad war bei hübschen Christendamen so willkommen, auf hübsche Christendamen so erpicht, dass einmal gar die Rede ging. Genug. Ich habe ihn wieder. Will mit allen seinen Fehlern, mit allen Launen seines weichen Herzens ihn wiederhaben. Ach, das Mädchen muss ihm Nathan geben, meinst du nicht? Ihm geben? Ihm lassen? Allerdings, was hätte Nathan, sobald er nicht ihr Vater ist, für Recht auf sie? Wer ihr das Leben so erhielt, tritt einzig in die Rechte des, der ihr es gab. Wenn du nur gleich das Mädchen zu dir nimmst, sie nur dem unrechtmäßigen Besitzer gleich entzögest? Nun, so schick und lass sie holen. Nur schone Nathans. Nathan muss durchaus nicht glauben, dass man mit Gewalt ihn von ihr trennen wolle.